HR2 Kultur. Wissenswert. Willkommen in der Welt von Ubuntu. Einer Welt, in der man alles teilt, in der man sich gegenseitig hilft. Was das Schöne ist in der Ubuntu-Gemeinde, oder hört sich ja kirchlich an, sagen wir Community, wie es so heißt, ist, dass der Umgangston sehr freundlich ist. Menschen aus aller Welt, aus Japan oder Südafrika, aus dem Rheingau oder aus Frankfurt, treffen sich bei Ubuntu. Die Software kommt von der ganzen Welt. Auch wieder sehr politisch. Da jeder mitmachen kann, an einem Projekt arbeiten teilweise Entwickler aus Deutschland und Entwickler aus USA oder Australien. Ja, also die Software kommt halt wirklich von der ganzen Erde. Und weil so viele Programmierer freiwillig daran mitarbeiten, wird Ubuntu von Tag zu Tag besser. Und das Beste? Ich kriege ein Betriebssystem, an dem schon Millionen andere entwickelt haben. Da haben Leute viel Arbeit reingesteckt. Ich kriege das Ding komplett kostenlos. Ich muss nichts dafür tun, außer die CD runterladen. Ubuntu ist ein kostenloses Betriebssystem für Computer. Und es macht Karriere. Es ist mittlerweile eine der beliebtesten Alternativen zu den rein kommerziellen Betriebssystemen von Microsoft oder Apple. Und es ist schon in zahlreiche Sprachen übersetzt. Zum Beispiel in südamerikanische Ursprachen wie das Guarani oder das Quechua, ins zentralafrikanische Swahili und das südafrikanische Zulu. Das Wort Ubuntu ist älter als das Betriebssystem für Computer. Es stammt aus der südafrikanischen Sprache Zulu. Respekt, Hilfsbereitschaft, Vertrauen, das Wort Ubuntu hat mehrere Bedeutungen. Aber alle drehen sich um Mitmenschlichkeit. Zulu ist die Muttersprache von Nelson Mandela. In the old days, when we were young, a traveler through a country. In den alten Tagen, als wir noch jung waren, konnte ein Reisender in einem Ort Halt machen, ohne nach Essen und Trinken zu fragen. Wenn er anhielt, gaben die Leute ihm zu essen, sprachen mit ihm. Das ist ein Aspekt von Ubuntu, aber es hat noch mehr Bedeutung. Ubuntu ist verwurzelt in der südafrikanischen Kultur. Der Begriff ist strategisch gewählt. Er ist eine gute Werbeverpackung. Nelson Mandela sagt diese Worte ja nicht zufällig. Er tritt damit in einem Videoclip im Internet auf. Ein Werbeclip von und für Ubuntu. Denn Ubuntu birgt Chancen für den armen afrikanischen Kontinent. Hinter der Software steht ein mächtiges Unternehmen aus Südafrika namens Canonical. Der Chef heißt Mark Shuttleworth. Er ist weltweit bekannt geworden als der erste Afrikaner im Weltall. Er konnte sich diesen Traum nur erfüllen, weil er Milliarden besitzt. Und die, sagt er, sollen auch anderen zugutekommen. Sie können mich zu der Sorte von Menschen zählen, die sehr privilegiert sind, sehr viel Glück gehabt haben in ihrem Leben und mit ihrem Reichtum etwas Positives anfangen wollen. Also das macht mir wirklich Spaß. Ich liebe das Projekt und ich liebe diese Geek-Philosophie. Mit dem Wort Geek oder sagen wir Bastler meint er die Lust am Programmieren, die Lust daran, freie Software zu erfinden und weiterzuentwickeln. Mit der Macht seines Kapitals, seiner Firma Canonical, will Shuttleworth die Macht kommerzieller Software brechen, sprich die Macht von Microsoft. Shuttleworth will Ubuntu als afrikanische Software auf dem afrikanischen Kontinent etablieren, frei zugänglich und kostenlos für Privatnutzer. Geld verdienen will er mit Versionen für Unternehmen und mit dem sogenannten Service und Support rund um Ubuntu. Oliver Diedrich ist PC-Experte beim Heise Verlag, der auch die Computerzeitschrift CT herausgibt. Das ist eine der Strategien, die Canonical verfolgt, dass man versucht, im Bereich der wenig entwickelten Länder Fuß zu fassen. Länder, in denen einfach die 100 oder 200 Dollar, die man für eine Windows-Kopie bezahlen müsste, schlicht nicht leistbar sind. Canonical verschickt tatsächlich kostenlos Ubuntu-CDs auch. Also selbst wenn Sie es nicht aus dem Internet runterladen können, können Sie sich von Canonical eine solche Ubuntu-CD zuschicken lassen. Den afrikanischen Kontinent hat Canonical noch lange nicht erobert. Noch immer dominiert Windows in den Internetcafés oder in kleinen Schulen, sofern die überhaupt Computer zur Verfügung haben. Meist sind es illegale Kopien. Aber Shuttleworth hat begonnen, in Südafrika Schulen zu unterstützen mit einer Schulvariante von Ubuntu namens Edubuntu. Gerade im Bildungsbereich wird seine Initiative dankbar aufgenommen. Sogar an Schulen in Deutschland wird Edubuntu schon eingesetzt. Ubuntu geht um die Welt, vor allem bei Privatnutzern. Aber auch Wirtschaft und Politik entdecken die Vorteile. Der große amerikanische Computerhersteller Dell hat begonnen, seine PCs auf Bestellung mit Ubuntu auszurüsten. Die französische Nationalversammlung hat die Computer aller Abgeordneten auf Ubuntu umgestellt. Ob das ein Siegeszug freier Software wird, ist noch nicht ausgemacht. Aber die Verbreitung unabhängiger freier Software schreitet voran. Bevor wir weiterreden über Ubuntu, müssen wir einen Schritt zurück machen. Dabei hilft Jochen Schnelle. Er ist Ubuntu-Nutzer, im Jargon User. Er arbeitet mit bei ubuntuusers.de. Natürlich freiwillig. Er hilft anderen beim Umgang mit dem Betriebssystem. Also, kurze Einführung, auch für uns. Ubuntu ist ja eine von vielen Linux-Distributionen, die es gibt, von, keine Ahnung, 50, 100, 200 Stück weltweit. Halt nicht so schnell. Was ist eine Linux-Distribution? Linux ist ja nur der Betriebssystemkern, auf dem alle Linux-Distributionen aufbauen. Und die Linux-Distributionen, wie zum Beispiel Ubuntu, sind das komplette Paket aus dem Linux-Kern und der zugehörigen Software wie Textverarbeitung, Einrichtungsprogramme für WLAN oder Netzwerke oder was auch immer man braucht. Distributionen, ein sperriger Begriff. Wäre das Ganze ein Fahrzeug, dann ist Ubuntu die Karosserie mit einem bestimmten Lack, mit dem es ausgeliefert werden soll. Ein Finne namens Linus Torvalds hat Anfang der 90er Jahre begonnen, etwas zu erschaffen, was wenig später als sogenannter Linux-Kernel bezeichnet wurde. Eigentlich wollte er sich nur einen leichteren Zugang zum Großrechner seiner Universität verschaffen. Im August 1991 schreibt er: Hallo, alle da draußen. Ich arbeite an einem freien Betriebssystem. Nur ein Hobby, wird nicht groß und professionell sein. Es scheint zu funktionieren. Das bedeutet, dass ich in einigen Monaten etwas haben werde, womit man arbeiten kann. Und mich interessiert, welche Eigenschaften die meisten Leute gerne sehen würden. Alle Vorschläge sind willkommen, aber ich kann nicht versprechen, dass ich sie auch einbaue. Linus. Damit war Linux gezeugt und wurde fortan von der weltweiten Programmiererszene weiterentwickelt. Auf der Linux-Basis sind verschiedene Linux-Varianten entstanden. Und auch die, so wie Ubuntu, schleichen sich ein auf den Computern von Wirtschaft und Politik. Die Stadt München hat das Projekt LiMux ins Leben gerufen und will bis Ende nächsten Jahres 14.000 PCs auf freie Software umstellen. Die Stadt Wien macht das nach mit ihrem Projekt Vinux. Die Stadt und das Land Berlin denken laut darüber nach. Und das deutsche Auswärtige Amt rüstet die PCs seiner Mitarbeiter weltweit aus mit Linux. Ubuntu ist eine Distribution, die auf Linux aufbaut. Wie ist das eigentlich gemeint? Fragen wir wieder Jochen Schnelle, den ehrenamtlichen Ubuntu-Berater, der für das deutschsprachige Internetforum Fragen beantwortet. Leihen wir uns nochmal das Bild eines Autos. Linux wäre dann der Motor und Ubuntu die Karosserie. Der Linux-Kern treibt das ganze System an und Ubuntu ist der Überbau. Linux ist im Grunde genommen, oder der Linux-Kern ist mit Windows vergleichbar, weil wenn Sie ein Windows installieren, haben Sie auch nur einen minimalen Funktionsumfang. Das heißt, wenn Sie noch irgendwas dazu haben wollen, müssen Sie sich ja Textverarbeitung kaufen, Spiele. Und bei den Linux-Distributionen, wie zum Beispiel Ubuntu, bekommen Sie das ganze Paket. Jochen Schnelle hat sich das alles selbst beigebracht. Er ist Ingenieur in einer Metallgießerei bei Limburg. Abends setzt er sich an den Laptop, wie rund 50 andere seiner Kollegen bei ubuntuusers.de. Hier darf man die dümmsten Fragen stellen, betont Jochen. Denn Ubuntu-Anfänger sind wertvolle Mitstreiter für die Idee der freien Softwarewelt. Wenn jemand Windows bedienen kann, kann er sicherlich auch mit Ubuntu umgehen. Der große Vorteil von Ubuntu oder Linux im Allgemeinen ist, dass es unglaublich viele freie Software gibt. Kostenlos übers Internet und die Ubuntu-Paketquellen umfassen knapp 18.000, 19.000 Programme, wo für jeden Geschmack was dabei ist. Also auch wenn man Spiele haben will, Anwendersoftware, auch Spezialsoftware für chemische Anwendung oder Buchhaltung oder was auch immer. Es gibt eigentlich für jeden Geschmack oder für alle Bedürfnisse ein Programm, was kostenlos nachinstalliert werden kann und es läuft dann daraus auch. Werben für Ubuntu, das tut auch Matthias Baran im Rheingau, rund 70 Kilometer entfernt von Jochen. Und zwar sehr leidenschaftlich. Auch wenn Ubuntu von einer großen Firma im Hintergrund gesteuert werde, bleibt Ubuntu für den Computerspezialisten Matthias das Betriebssystem der Wahl. Bei Ubuntu wird auch mal ein Machtwort gesprochen. Da gibt es einfach Leute, die haben die Befugnis, Entscheidungen zu treffen. Und wenn das wirklich sein muss, dann gibt es auch mal jemanden, der vermittelt, der mal sagt, hier, hör mal zu, wir müssen mal langsam zu einem Ergebnis kommen. Es verzettelt sich nicht gar so sehr. Ubuntu stützt sich auf hunderte von interessierten Spezialisten, die von ihrem Heimcomputer aus helfen, die Software zu verbessern und zu verfeinern. Das Prinzip nennt sich Open Source, wörtlich übersetzt offene Quelle. Das bedeutet, dass im Prinzip jeder auf den sogenannten Quellcode des Programms zugreifen kann und ihn verändern kann. Windows ist weltweit bekannt. Die Marktmacht von Microsoft oder auch Apple ist ungebrochen. Viele Menschen wissen schlicht gar nicht, dass es auch Windows-freie Computer gibt, dass ein PC und Microsoft nicht zwingend zusammengehören. Immerhin auf rund 10% aller PCs weltweit laufen mittlerweile sogenannte Open-Source-Programme, laut der Studie eines US-amerikanischen Marktforschungsinstitutes. Und die Nutzung wird enorm steigen, so die Prognose. Viele Unternehmen und Behörden haben erkannt, dass sie Kosten sparen und unabhängiger werden können. Ubuntu wächst. Und das freut die Anhänger der freien Softwaregemeinde. Wir treffen Gregor, einen Frankfurter EDV-Berater, in einem Frankfurter Café. Er ist Linux-Verfechter, sieht aber auch die Nachteile von Ubuntu. Wenn man nur Standardsoftware braucht, wie ein E-Mail-Programm, ein Browser fürs Internet, Office-Software, dann kann man eigentlich ziemlich problemlos wechseln. Sobald man anfängt, sehr spezielle Software zu brauchen, ich sag jetzt mal irgendeine Software für einen Zahnarzt, dann kriegt man natürlich Probleme. Alle 2 Wochen trifft sich Gregor mit seiner sogenannten Linux-User-Group in Frankfurt. Die Gruppen gibt es bundesweit. Auch Marc sitzt dabei, natürlich den Laptop vor sich aufgeklappt. Er hat Ubuntu erst vor kurzem für sich entdeckt. Auch er berät Firmen und pflegt deren Computernetzwerke. Aber seinen Kunden Ubuntu auf den Computer zu spielen, das traut er sich im Moment noch nicht. Also ich rate bisher leider immer noch, muss ich dazu raten, im Desktop-Bereich Windows einzusetzen. Eben deshalb, weil eben viele Applikationen für Windows gemacht sind. Und auch im Austausch mit anderen Unternehmen muss es reibungslos funktionieren. Das steht dann für mich an erster Stelle. Ich bin da wenig Linux-politisch, nicht der Vollblut-Linux. Es gibt sie, deutsche Unternehmen, die Ubuntu statt Windows nutzen. Es kommt nämlich noch ein wichtiger Vorteil hinzu. Bei Ubuntu ist keine Virensoftware nötig, wenn man ins Internet geht. Denn für freie Software existieren nur wenige Viren. Das ist wichtig für die Piloten von Contact Air, einer kleinen Stuttgarter Fluggesellschaft. Ralf Lejeune hat seinen Laptop immer dabei. Ja, geöffnet habe ich jetzt eben gerade unser DAISY 2.6. 2.6 ist eben die aktuelle Version. DAISY steht für Documentation Aircraft Information System. Und hier drin kann ich eben jetzt die diversen Ordner, die Sie hier sehen, einfach öffnen, wie bei Windows auch. Da gibt es eine schöne Liste, neue Check-in-Zeiten, Klimatisierung des Flugzeuges. Hier ist zum Beispiel eine Änderung in einer unserer Checklisten, was hier hinsichtlich des Sauerstoffs neu zu beachten ist und solche Dinge. Noch ein Vorteil von Ubuntu, das System läuft stabil, bestätigt der Pilot. Während Windows mal zum Absturz neigt, fliegt Ubuntu zuverlässig mit. Knapp 50.000 Menschen sind im Online-Forum von ubuntuusers.de registriert. Es ist der größte deutschsprachige Treffpunkt, sagt Jochen Schnelle, der Ubuntu-User. 412 sind gerade online. Viele von ihnen stellen immer die gleichen einfachen Fragen. Andere haben spezielle Probleme, wie Long Feng aus China, der von Windows auf Ubuntu umsteigen möchte. Jochen liest. Ist es möglich, wie bei Windows im Englischen Chinesisch zu schreiben? Gut, der wohnt jetzt in China. Das ist eher selten. Wir haben hier teilweise gemischten Schriftwechsel, Englisch, Deutsch, Chinesisch. Gut, wenn er in China wohnt, ist natürlich interessant, ob er beliebige Sprache umstellen kann. Er kann, wie sich herausstellt. Irgendein chinesischer Entwickler hat das längst, vermutlich in seiner Freizeit, für potenziell 1,3 Milliarden Chinesen übersetzt. Und dann tippt Jochen Schnelle weiter. Wie fast jeden Abend beantwortet er Fragen oder schreibt Artikel für das Online-Lexikon, das sogenannte Ubuntu-Wiki, für die Community, die Ubuntu-Gemeinde. Er kennt alle seine freiwilligen Mitstreiter vom Chat und vom Telefon. Wir leben halt im wahren Leben und helfen bei Ubuntu mit, aber wir leben nicht in der virtuellen Ubuntu-Welt. Jochen Schnelle hat übrigens einen Sohn und der heißt Linus, so wie der Finne, der den Stein von Linux ins Rollen brachte. HR2 Kultur. Wissenswert. Von Montag bis Freitag um 8:30 Uhr.